welche Völker es sind, die die urgegebenen fassenden Kräfte des Geistes in der unverdrossenen Kampf- und tatfreudigen Wandlung einer feindlichen und eher abweisenden Außenwelt namentlich heranbildeten, wissen wir längst. Es sind die mit dem zusammenfassenden Worte Arier bezeichneten helläugigen Menschen, die im Norden unserer Erde erstanden waren und mit sieghafter Eroberungslust sich im Laufe der Jahrtausende über den ganzen Erdkreis zerstreut und ausgebreitet haben. Damit wir aber an einem Beispiel der Fülle schaffenden und wandelnden Schöpfergeistes so recht inne werden, denen allzu selbstverständlich gegebene Dinge unserer unverstandenen Alltäglichkeit ihr Dasein verdanken, sei im Bilde der Gestaltungsprozess, wie er zum Endergebnis eines Dinges hinführte, sowie in der erklärenden Umschreibung wiedergegeben. Viertens, die Fähigkeit, das Holz der Bäume zu einem wohl aneinander fügbaren Schutzwall gegen Kälte und Feindesansturm, also zur menschlichen Behausung zu verwenden, ist den Menschen des nordischen Klimas bereits in Urzeiten erstanden. So musste denn die Sehnsucht, den ragenden Baum niederzulegen, sich des Holzes zu mannigfaltigster Verwandlung und Neugestaltung zu bedienen, frühzeitig den Wunsch nach einem Werkzeug gebären, das den Baum durch müheloses Fällen der weiteren Bearbeitung zuführte. Wir stehen nicht an denjenigen, der vielleicht durch einen Zufall eines schartig gewordenen schneidenden Werkzeugs unterstützt, in vorfixierender Erkenntnis auf den Einfall kam, durch die gezackte Schärfe des Metalls ein neues Werkzeug zu raschem und leichtem Eindringen in das Holz des Baumes herzustellen, als ein Genie zu bezeichnen, des schaffender Geist die Menschheit einen bedeutsamen Schritt nach vorwärts wies in der Eroberung und Gestaltung ihrer Umwelt. Hat mithin die Vorsituation des am Boden liegenden Baumes jenen Kommandoruf, jenen grübelnden und zeugenden Impuls an den menschlichen Geist ergehen lassen, der nach Jahrtausende währenden mangelhaften Bemühen zu guter Letzt zur eisernen Säge führte, so ist mit dieser dem Menschengeiste ein Werkzeug entstanden, das ein rasches und im Verhältnis zu früheren langwierigen Prozeduren mühelos brauchbares Mittel schuf, Bäume zu fällen und weiterer Behandlung zuzuführen. Der nunmehr am Boden liegende Stamm muss vorerst von demjenigen befreit werden, was ein allzu lebendiges und allzu veränderliches zwecks weiterer Bearbeitung entfernt werden muss, die Rinde. Hierbei leistet das abermals Jahrtausenden schaffenden und vorfixierenden Sehnens, Versuchens und Bemühens verdankte Beil seiner raschen Dienste. Dies herrliche, aus dem Griff und der wohlgeschärften metallenen Schneide zusammengefügte Werkzeug ist in der Geschichte der Wandlung und Formung harter und zäher Materien wohl eines der bedeutsamsten und segensreichsten Geistesprodukte. Und wer nicht imstande ist, mit uns in allen diesen dem unglückseligen, entlebendigten und sekundären geistverlassenen Geistesmenschen unserer Tage selbstständig gegebenen, ja genau genommen in vollständiger Achtlosigkeit niemals erfassten Werkzeug, das Ergebnis jahrtausendelang tätigen menschlichen Geistes zu erblicken, hat kein Recht über das menschliche Leben, über Denken, Tat und Wille irgend Wesentliches auszusagen, da er all dies dort, wo es seit Urzeiten schaffend waltete, toten und blöden Blickes übersieht, das heißt also überhaupt nie gesehen und erkannt hat. Liegt nunmehr der Baumstamm gesäubert von seiner Rinde da, so gilt das nächste Wollen und tätige Bemühen der Gewinnung möglichst breiter und geradliniger Gebilde, die geeignet sind, aneinandergefügt, ein beliebiges festes Ganzes mannigfaltiger Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens zu ergeben. So bedarf denn der Mensch der Balken und Bretter, um aus ihnen Hauswände, Türen, Tische und Stühle, Zimmerböden und Dachgebälk zu zimmern, nach Jahrtausenden primitiverer Vorstufen zu solchen Gebilden, bis er heutigen Tages all dies mannigfaltige gedankenlos und im Grunde unverstanden vom Tischler und Zimmermann bezieht. Gerade das Brett aber, das aus der Längsrichtung des Stammes herauszusägen dem Menschen so unsägliche Mühsal bereitet, erzeugte als einer der ersten Dinge die Sehnsucht nach einem selbsttätig sich bewegenden, das in gleichmäßigem Hin und Her dem allzu rasch ermüdenden menschlichen Arme die Arbeit des Zerschneidens abnehme. welche Sehnsucht in der Sägemühle den rhythmischen Auf- und Ab zahlreicher nebeneinander in Tätigkeit gesetzter Einzelfäden seine glänzende Lösung fand. Dass hier der Übergang vom Werkzeug zur Maschine sich vollzogen, zu jenem Gebilde also, das den Menschen vom Handwerker zum Arbeiter herabsetzte und degradierte, sei in diesem Zusammenhang nur nebenbei erwähnt, da die weiteren Wandlungen, denen das versägte Holz zuzuführen ist, ja also gleich wieder Vorfixation und schaffende Tätigkeit jedes einzelnen sich an der Materie mühenden Menschen erfordert. Denn schon das allererste Zersägen des Brettes in gerader Linie erfordert genaueste Materialkenntnis und eine dem Kommando des Geistes wohlgehorchende und in der bestimmten Tätigkeit des geradlinigen Sägens wohlgeübte Hand. Denn Monate, ja jahrelanger Übung, das heißt also Unterordnung der Hand unter den vorausfixierenden Befehl des leitenden und richtunggebenden Geistes bedarf es, bis es der Zimmermann so weit gebracht hat, entlang der geraden Linie in sauberer und regelmäßiger Arbeit trotz Fasern, Wurzeln und Astlöchern rechtwinklig gekantete Bretter zu verfertigen. Die nächste Figur zeigt uns das in vier Teile geteilte Brett und das einzelne, nunmehr als Latte bezeichnete Holzstück. Schon in diesem Stadium haben wir als neues, geniales Werkzeug den Hobel anzusprechen, der nach unübersehbaren Generationen, die sich mit dem rauen und also von der Witterung allzu rasch zersetzenden und zerstörenden Brettern begnügen mussten, den Menschen befähigte, eine geglättete und allseitig rechtwinklig tadellose abgekantete Holzfläche herzustellen. Figur 7 belehrt uns schon, welches Gebilde das Ziel des vorfixierenden Bemühens in unserer Beispielreihe bilden sollte. Denn nunmehr erkennt der Beschauer, dass es sich hier um die Verfertigung eines Zaunes handelt, dass die Zwischenräume zwischen den einzelnen Latten durch Dazwischenhalten einer als Zwischenmaß dienenden Latte hergestellt werden und dass die Eckpfosten, die eine Reihe von Latten zu halten und zu stützen berufen sind, tief in die Erde reichen müssen. Abermals ist es nicht möglich, die unendliche Fülle von fassendem und schaffendem Geist hier mehr als andeutungsweise zu umschreiben, die der Mensch in rastloser, immer wieder verbesserter und einsichtsvollerer Erkenntnis der Holzarten einerseits, der die Vernichtung und Zerstörung herbeiführenden Witterungseinflüsse andererseits durchleben musste, bis er auf den Gipfel jenes Verständnisses gelangte, von dem aus uns heutigen Tages ein fertiger Zaun seine uralte Geschichte erzählen könnte.